Schwarz-Schwarz-Groß. Doch wir sind die in den Todes kommen. In Valhalla wartet das Heil. In Valhalla wartet das Heil. Willkommen in Odins Tafelrunde. Dieser Zeit. Juden sind tot und das Leid wird über deren Ewigkeit sein. In Ewigkeit sein. Ich kriege die Ohren, wir haben's gesprochen. Gemeinsam gegen alle Rassen. Die Feinde sind nicht länger unter dir. Thank you.